Du willst es und ich ändere das Alphabet, so dass überall nur noch dein Name steht. Ich liebe das Farbenreich, dir ist zu bunt, meine Schwarz und Weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Egal wie schön ich bin, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr zählt uns wie ein ganzer Boden.